1 Live Talk Radio 0800 220 50 50. Domian im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Mensch, Leute, wie die Zeit vergeht. Schon wieder. Es ist Nacht und schon wieder 1 Uhr und wir sind wieder da und ihr auch. Aber das ist ja prima, dass wir alle zusammen sind. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. So, heute haben wir nach unserer S-Sendung gestern heute wieder eine ganz freie und offene Themennacht. Ihr könnt euch bei mir melden, wenn ihr gerne mit mir reden wollt, ganz egal über was. Telefonnummer 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Bitte in die Mail eure Telefonnummer mit reinschreiben und die Mail nicht zu lang fassen. Je kürzer, desto besser. So, es geht los mit Gabi und Gabi ist 53. Hallo Gabi. Ja, hallo Domian. Ja, Gabi, schön, dass du da bist. Also ich habe folgendes Problem. Ich war früher immer so, mit Männern habe ich schlechte Erfahrungen gehabt. Dann habe ich mir halt umgestellt und habe gesagt, so, ich gehe so einmal im Monat in so einen Swingerclub und so. Mhm. Keine feste Beziehung mehr. Mhm. Dann habe ich jetzt letztes Jahr jemanden kennengelernt, der war ganz lieb und nett. Im Swingerclub? Nein, nee. Eben nicht. Nee, woanders. Eben nicht. Der hat aber eine schwere Krankheit und hin und her und bin mit dem zusammen, aber wir haben keinen Sex. Mhm. Warum? Weil er eben die Krankheit hat, so. Darmkrebs und kann es nicht haben. Ja. Ich komme aber immer zurück auf einen Typen vom Swingerclub, mit dem war ich zusammen, hab's losgemacht, weil ich ihn kennengelernt habe. Den jetzigen? Ja. Ja. Und ruf ihn immer wieder öfters an, weil ich jetzt mittlerweile fremd gehe. Aha. Und jetzt weiß ich, was ich tun soll. Und dein Freund, mit dem du jetzt richtig zusammen bist, so habe ich es ja verstanden, das stimmt? Ja, er weiß nichts davon. Der weiß nichts davon. Und redet er denn mit dir darüber, wie das für dich ist, dass ihr keine Sexualität leben Nein, könnt? Nein, tun wir gar nicht. Ich habe mich schon mal ich habe ihm das mal erzählt, dass ich da mal war. Das hat er total verabscheut. Er geht mit mir auch nicht in die Sauna. Also ist so gar nicht so öffentlich so eingestellt oder so offen. Aber er weiß dann ja, dass du schon... Ich war schon da. Das weiß er. Nee, er weiß, dass du schon deine Bedürfnisse hast. Das weiß er. Ja. Ja. Und er fragt aber nicht weiter nach, wie du mit dem... Nee, er denkt, ich bin verliebt und ja. Ja. Ich koche auch für ihn, ich bin da, wir kuscheln auch, das hat mir auch gefehlt die ganze Zeit. Wohnt ihr zusammen? Nein. Nein. Aber ihr seid viel zusammen. Ja. Ja. Aber für mich ist das Problem halt, dass ich eben... Dass du fremd gehst. Ja. Dass ich es kuscheln wollte und dass ich wieder zu meinem Lover früher zurückgehen oder dass ich fremd gehe. Ich verstehe. Dieser Lover von früher, war das wirklich ein Geliebter oder nur so eine reine Sexgeschichte? Also warst du in den verliebt gewesen damals? Ja. Warst du mit dem auch... Ist eine reine Sexgeschichte gewesen. Ja. Ich war noch nie in seiner Wohnung, aber immer bei mir. Aber wenn er klingelt und macht die Tür auf, dann ist es natürlich, Ach so, aber es ist schon dann doch mehr sexorientiert. Ja. Also die große Liebe hast du zu dem Mann nicht empfunden damals? Doch. Doch? Aber es kommt nicht so zurück, ja. Wir verstehen uns gut, wir können ganz toll reden, wir treffen uns öfters, wir gehen auch mal essen, wir gehen mal aus und alles Mögliche. Ist der denn solo? Ja, der ist solo. Wie alt ist der? Auf 53. Und dein jetziger Freund, wie alt ist der? 47. Ja. Die schwere Erkrankung, die er hat, ist das eine Erkrankung, wo man hoffnungsvoll sein kann, dass er sie wird überwinden können? Also es war Darmkrebs und normalerweise hat man so 2 Jahre so Beutel dran und jetzt hat er 4 Jahre gehabt, jetzt geht schon ins 6. Jahr rein und es ist sehr, sehr schwer. Mhm. Und er hat überhaupt kein Interesse an Sexualität? Also er kann... Er hat Interesse, aber er kann nicht. Er kann nicht. Mhm. Wie nah kommt ihr euch denn, auch wenn es nicht zum Geschlechtsverkehr kommt, wie nah kommt ihr euch denn sexuell oder erotisch? Wenn wir kuscheln, er macht es halt mit Zunge und mit Finger und so. Ja. Ich komme schon zu meinem Orgasmus. Na immerhin, also das passiert dann schon. Das passiert schon. Ja. Ja, Gabi. Aber das reicht dir nicht. Wenn ich mich berühren tue, dann hat er Schmerzen, dann geht es nicht. Mhm. Und also ihm, bei ihm kommt es auch nicht zu einer Erektion? Nee. Gar nicht. Mhm. Und ich will aber mehr, ich möchte halt schon mal... Bist du denn in diesen Mann sehr verliebt, in den kranken Freund? Ich mag ihn sehr. Ich weiß, am Anfang war es vielleicht Liebe, ich weiß es nicht mehr. Aha. Das ist ja eine Aussage, die nicht so überzeugend ist. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob das jetzt nur aus Mitleid ist. Mhm. Dann, wenn du dir nicht so sicher bist, bin ich mir fast sicher, dass du ihn nicht mehr liebst. Wenn du ihn überhaupt mal geliebt hast. Oder? Ja. Übertreibe ich jetzt? Nein, du übertreibst nicht. Weil er so viel Kontrolle macht, weil er hat mich kennengelernt, dass ich rauchen tue, dass ich Säure trinken tue, dass ich fortgehen tue. Das will er alles nicht und er macht viel zu viel Kontrolle. Fühlt sich auch so ein bisschen von ihm bestimmt und... Bin ich auch, ja. Der redet dir zu viel rein in dein Leben. Ja, ja. Das macht er. Was wäre denn jetzt dann die Konsequenz eigentlich daraus? Dass ich noch nicht die Kraft gehabt habe, zu sagen, ja, es ist fertig. Finde ich auch. Weil ich war vor 15 Jahren mal verheiratet, vor 15 Jahren bin ich geschieden worden. Da habe ich das Gleiche gehabt, immer Kontrolle und ich gebe mir Mühe, ich backe sogar Kuchen, ich koche und ich mache alles und so. Aber eigentlich willst du eine selbstständige Frau sein, die ihre Sache alleine managt. Ja, genau. Ich glaube, du hast gerade die Antwort gegeben, Gabi. Du hast bisher noch nicht die Traute gehabt, die Verhältnisse neu zu ordnen. Vielleicht gelingt ja eine gute Bekanntschaft oder eine Freundschaft. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ich habe die gute Bekanntschaft. Bitte? Anderes genügt, wenn es mir schlecht geht. Wir brauchen keinen Sex haben. Ja, genau. Wir unterhalten uns über Probleme. Ja, dann müsstest du den Mut haben, ihm das vorzuschlagen, ob das für ihn eine Option wäre. Die Frage ist, ob er das kann. Und dann bist du frei und brauchst auch kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du dich mit deinem ehemaligen Geliebten triffst zum Sex. Das würde er gar nicht akzeptieren. Nee, gar nicht. Dann wirst du wahrscheinlich die Konsequenzen in Kauf nehmen müssen. Du fühlst dich ja unwohl jetzt. Ich fühle mich unwohl. Ja, da musst du was tun. Ich bin unter Druck. Ja. Alles möglich. Meine ganze Freundinnen sagen, hallo, du kannst doch nicht um 8 Uhr so nach Hause gehen, wir haben uns gerade getroffen und so. Weil er das weil so will. Weil ich nur Kontrollanruf achso, will. Achso. Ja, du musst zu Hause sein, du musst das machen. Gabi, da musst du aber erstmal durchgreifen. Das musst du für dein Leben machen. Also denkst du auch, keine Rücksicht auf Krankheit, einfach... Nein, also was heißt das? Ja, klingt jetzt so hart, aber nein, ich finde, dass man sich ehrlich verhalten muss. Wenn das dann auch unter Umständen für einen, in dem Fall kranken Menschen, schwer ist, ist es trotzdem, glaube ich, der richtige Weg. Also man hat ja verliebt gehabt. Ja, und man darf auch nicht... Ich habe so viel aufgegeben und es funktioniert das letzte halbe Jahr nicht. Ich bin am Anfang ja nicht fremdgegangen, ich habe alles aufgegeben. Ja, das ist die Einsicht. Also Mitleid darf nie die Grundlage sein für eine Beziehung. Letztendlich ist es der Killer. Und es macht denjenigen, der mitleidig ist, auf Dauer dann auch aggressiv und es provoziert einen. Nein, ja. du musst was unternehmen und dein Leben neu ordnen, Gabi, finde ich. Mhm. Dann wünsche ich gutes Gelingen dafür. Also vielen Dank, gerne. Dass ich mal einen Hörer gehabt habe. Sehr gerne, wünsche dir alles Gute. Und alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, gell? Tschüss Gabi, ciao. So, liebe Leute, 0800 220 5050, unsere Nummer, unter der ihr uns hier live erreichen könnt. Manchmal werde ich gefragt, ist das eine Aufzeichnung hier? Nein, das ist zu 99% keine Aufzeichnung, sondern immer eine Live-Sendung hier bei 1 Live im Radio und im Fernsehen, im WDR-Fernsehen. Sven ist hier. Sven ist 48. Guten Morgen. Ja, hi, guten Morgen. Hallo Sven. Ich bin sozusagen die andere Seite von dem Gespräch eben. Ah, erzähl mal ausführlich. Ja, mache ich. Ich fange einfach mal da an, wo ich immer anfange. Das ist ein guter... Als ich geboren worden bin, ist ja so die Situation im Kreissaal, dass man... Also ich bin 62 geboren, da war noch nichts mit... Ultraschall und so. Und das heißt, meine Mutter hat darauf gewartet, was es jetzt ist, ein Junge oder ein Mädchen. Mhm. Und das konnten die Ärzte nicht sagen. Also weil einfach meine äußeren Geschlechtsmerkmale so indifferent ausgebildet waren, dass man es nicht sagen konnte. Man konnte an dem Baby nicht sehen, ob es ein Mädchen oder ein Junge ist. Nee, konnte man nicht. Also ich bin medizinisch, also ich habe einen Mikropenis, also ich habe einen sehr, sehr kleinen Penis. Gibt es also dann auch so einen medizinischen Fachbegriff dazu, weil er einfach wirklich sehr klein ist. Also so im Normalzustand 2 Zentimeter und mit Erektion so 7 Zentimeter. Hast du denn auch, hast du auch eine Scheide oder eine angedeutete Scheide? Nein, nein, also ich bin kein Zwitter oder sowas. Es ist, naja, ich dachte, weil man das nicht so sehen konnte als Baby, dass da vielleicht so beides war. Das nee, war nicht der aber Fall. Ich habe keine Hoden, also ich bin ohne Hoden geboren, wobei so. Die ja erst später ja runterrutschen, aber auch heute habe ich keine Hoden. Also ich bin sehr übersichtlich. Ja. In der Unterhose sozusagen, ja. Also ein Mikropenis von 2 Zentimetern, ja. im irrigierten Zustand maximal 7 Zentimeter. Und damit kann ich Verkehr haben. Und der Umfang, wie viele Zentimeter sind das? Das weiß ich jetzt gar nicht. Also, aber ich vermute mal eher ein schmaler Penis, auch, oder? Ja, ja. Also, weiß ich, also, ich meine, ich habe ihn ja öfter in der Hand, ne, aber jetzt bin ich gerade auch ein bisschen, weiß ich nicht, nee. Ja. Also du sagst, du kannst damit mit Verkehr haben. Ja, aber es ist nicht so erfolgreich. Also es macht auch nicht so viel Spaß, immer so rauszurutschen wieder. Und es tut auch immer manchmal ein bisschen weh, also auf beiden Seiten, weil ich habe halt auch noch eine Harnröhrenverkrümmung gehabt und also ich bin häufig operiert worden und so und da ist auch manchmal was schiefgegangen. Ich habe hier gerade meinen einen Kugelschreiber in der Hand, aber ein bisschen dicker ist er schon, ne? Ja, oh, hallo, natürlich. Also ich würde eigentlich sagen, er hat so eine normale Dicke. Ne? Ach so, ja, weil okay. Ich, da kann ich vielleicht später noch was erzählen. Bist du zeugungsfähig? Nein, ich bin unfruchtbar. Unfruchtbar. Die Hoden sind dann auch nie irgendwie aufgetaucht? Die sind nicht veröffentlicht? Nee, die gibt's gar nicht. Also es gibt ein bisschen Hodengewebe. Ich muss aber Testosteron nehmen, damit ich halt mein Geschlechtshormon künstlich dazu bekomme, damit ich Libido habe, damit ich Muskeln aufbauen kann und so. Ja. Damit ich keinen Knochenschwund kriege. Also ich muss halt täglich Testosteron nehmen. Und das wahrscheinlich schon seit deiner Pubertät, oder? Ja, genau. Das hat man damals dann schon so klar erkannt und dir die Medikamente verabreicht. Ja, genau. Ist das eigentlich schädlich, wenn man von Kindesbeinen an künstlich Testosteron nimmt? Ist das schädlich oder ist das... Nö, das ist nicht schädlich. Also es wäre eher schädlicher, das nicht zu nehmen. Das habe ich auch mal ein Jahr nicht gemacht, weil ich mich dann so kalt gestellt habe. Ja. Also keine Gefühle, kein Sex, keine Probleme so. Ja. Ne? Das war völliger Quatsch. Weil dann habe ich halt Knochenschwund gekriegt. Ne? Ah, aber das ist ja interessant. Das heißt, wenn du ein Jahr kein Testosteron genommen hast, hattest du auch keine Lust auf Sex? Nee, das geht dann in den Keller. Das ist ganz, ganz weg. Das ist weg. Du bist auch fähig zu einer ganz normalen Erektion. Ja. Das geht auch, das funktioniert auch. Das geht. Du bist 48 Jahre alt, das heißt, du hast schon eine ganze Menge Lebenserfahrung. Ja. Wie haben die Frauen auf dich reagiert? Ich habe keine schlechten Erfahrungen gemacht. Da kann ich dir aber nur Glück wünschen zu und ich dir gratuliere. Ja, wirklich. Ja. Ich habe ja schon ganz andere Geschichten gehört von Jungs oder Männern, die schwer gebeutelt waren. Ja, wobei ich es ist ja so, also ich lasse mich nicht auf alle Frauen ein. Also da, wo ich von vornherein gehe, dass ich da einen Korb kriege oder dass es nicht mein Typ ist oder so, ist ganz klar. Aber wie sieht man denn einer Frau an, ob sie einen großen Penis will? Das sieht man ja gar nicht an. Aber ich kann auch die Frau von vorhin verstehen. So, ne? Auch ich kann auch den Mann von der anderen Seite verstehen. Ich habe meinen ganz eigenen Weg da jetzt gefunden. Also mein Satz ist so, ich gehe weg von dem Hin und Her der Zentimeter, ich entdecke 2 Quadratmeter Haut. Das heißt, ich entdecke den ganzen Körper, ich erlebe Sexualität über den ganzen Körper. Hast du, hast du im Moment eine Partnerin? Ja. Ja? Wie lange schon? Seit Dezember jetzt. Ja, das ist ja noch recht frisch. Ja. Wie kann ich wie muss ich mich... Nee, wie sagt man jetzt? Ich will mich mir dich vorstellen. Ja. So. Wie groß bist du? Ich bin 1,85. 1,85? Ja. Wie schwer bist du? Zu schwer. Naja, ich glaube 96 war das letzte Mal, als ich mich gewogen habe. Okay, ja. Aber auf jeden Fall dann schon ein stattlicher Kerl, eine Kante von Mann. Ja, und ich habe ordentlich Haare auf der Brust. Mhm. Und du hast in deinem ganzen Leben nie die Erfahrung gemacht, dass eine Frau, nachdem du deine Unterhose ausgezogen hast, rausgelaufen ist? Nee. Das ist wirklich erstaunlich. Nee, gar nicht. Erzählst du den Frauen das vorher oder wie geht das? Nee, ich lass, also ich habe schon, also Taktik will ich nicht sagen, weil das hört sich immer so nach Manipulation an, aber ich lasse den erstmal Zeit, mich kennenzulernen und so meine Qualitäten zu entdecken. Und irgendwann ist es dann ja soweit, dass man halt die Hosen runterlassen muss. Mhm. Aber dann sind sie, dann haben sie eigentlich schon mehr einen Teil von mir entdeckt. Also ich bin absolut kein Mann für einen One-Night-Stand. Ja, ja. Das geht ja nicht. Also du, ich sag es mal ein bisschen provokant, du wickelst die Frauen, du wickelst die Frauen erst mit deinem Charme ein und dann können die nicht mehr Nein sagen, so in die Richtung. Also ich meine, was will man denn erreichen? Man möchte ja eigentlich, dass man jemandem näher kommt und so. Und ich habe mich immer, ich beschäftige mich immer mit der Situation des Neins. Und mit dem schlimmsten Fall, was passieren kann. Was kann denn passieren? Sie kann mir eine scheuern oder sie kann schreiend rausrennen. Sie kann rausgehen, ja. Scheuern wird sie dir keine. Nee, das wird sie nicht. Aber wie viele Frauen hattest du in deinem Leben bisher? Übersichtlich. Also ich hatte eine langjährige Beziehung. Ich war 12 Jahre in einer Beziehung. Mhm. Und aus der bin ich halt rausgegangen, weil ich einfach mehr Sex wollte. Ja. Und ich konnte ihr das nicht bieten. Ja, also mehr Sex, anderen Sex wahrscheinlich, als du ihr den bieten konntest. Naja, wir haben schon ordentlich rumgevögelt, so im ersten Jahr, das war es ja nicht. Wir hatten beide irgendwie ziemlichen Nachholbedarf, aber irgendwann war mir das zu viel. Und ich habe einfach, ich habe es versäumt, ein Nein, also so aussprechen zu können, dass es nicht in eine Abweisung dann kam. Mhm. Also es wäre eine andere Sprache besser gewesen, dann wären wir vielleicht auch noch zusammen heute. Das habe ich ja nicht verstanden. Du wolltest ihr Nein sagen oder was? Naja, also ich bin dann den Weg der Krankheit gegangen. Ich habe ständig einen Harnwegsinfekt gekriegt. Also wenn ich keine Lust auf Sex hatte. Ach so. Ach so, verstehe. So, ne? Also ja, dass man so den goldenen Mittelmaß dann gefunden hat. Das so. Aber ich bin kein Hochleistungshengst im Bett. Das kann ich rein organisch gar nicht sein. Du kannst es organisch nicht, aber du kannst es mental. Das schon, ne? Ich kann das mental. Mental ja. schon. Mhm. Ja. Du kannst. Ich sag mal, beim klassischen Geschlechtsverkehr, beim Koitus, kannst du eine Frau nicht zum Orgasmus bringen. Doch. Das ja. Aber also mit meiner damaligen Partnerin ging das. Mit viel Mühe und Verrenkung wahrscheinlich. Oder? Also es geht nicht ad hergo, also hier von hinten. Das geht nicht. Ja. Zu klein. Mhm. Missionar geht, so schräg von der Seite geht auch irgendwie. Aber dann ist es ziemlich übersichtlich. Du hast dann schon die Tricks an mich raus, wie es am besten dann funktioniert. Ja, also meine Mutter damals, also das war ja schon ein Trauma für die, als die mich geboren hat. Aber irgendwann, da war ich noch so in der Pubertät und war auch ordentlich verzweifelt. Und da hatte sie mir einen Satz gesagt und den habe ich damals nicht so verstanden. Aber der hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Und das war, sie sagte, du hast doch auch zärtliche Hände. Ach, wie nett. Wie schön. Und das ist, also ich sage immer, ich habe nicht viel geerbt von meinen Eltern. Die sind leider beide schon tot. Ja. Aber die manchmal gibt es einen Satz im Leben, der irgendwie alles, mit dem man gehen kann und der alles verändert irgendwie. Ja, es gibt so Lebenssätze, die irgendjemand einem sagt und die vergisst man nie. Das stimmt. Ja, genau. Und ich lerne jetzt Tantra-Massagen. Also Yoni-Linga-Massage lerne ich jetzt. Ach so. Ich lerne es professionell, eine Frau zu berühren und zum Orgasmus zu führen. Und das mit meinen Händen. Das ist die große fernöstliche Liebeskunst, ne? Ja. Ja. Wo man sehr viel machen kann und da erscheint einem so der westliche Kultus dann sehr langweilig. Wenn man ich sage immer schon, ich bin verdorben für die normale Sexualität. Also eine gute Linga-Massage, also eine Penismassage, also wenn ich die Wahl habe, dann ziehe ich das mittlerweile vor. Glaube ich. Weil es für mich auch als Mann viel entspannender ist. Ja, ich muss keine Rechenaufgaben lösen, ich habe keine Angst, zu früh zu kommen. Ja. Ich kann die Welle reiten. Ja. Also abgefahren. Also einen Samenerguss hast du schon? Ja, aber ist ja nichts drin, ne? Ach so. Also hast du keinen Samenerguss? Ja, doch, kommt ein bisschen was bei raus, aber das ist ja übersichtlich. Wie war denn das eigentlich damals, Sven, als du Kind und Junge warst? Sportunterricht, Schwimmen. Horror. Das glaube ich, da bist du gehänselt worden. Ja, ich hatte noch eine eine Brustdrüsenvergrößerung in der Pubertät. Mhm. Und mein Sportlehrer war eine faule Socke, also hier die Mannschaften trennen und so. Da kann man ja so ein Benzel dabei haben, dass die eine dann roten Streifen um die Brust hat und da musste halt eine Mannschaft immer das Hemd ausziehen und alle haben gefragt, wenn ich in der Mannschaft war, dass sie meine Titten am Wackeln sehen können. Ach so. Ja, das war natürlich bitter. Ja, und in der Zeit war das alles noch viel krasser als heute. Ja. Aber im Großen und Ganzen die Essenz ist, dass du gut damit zurechtkommst mit dem Mikropenis und eine Freundin hast und Tantra-Massagen jetzt machst. Was will man mehr? Ja. Das war interessant, Sven. Ich freue mich, dass du angerufen hast. Ja, bitte. Okay. Und wünsche dir weiterhin alles Gute und weiterhin viel Erfolg in und mit der Frauenwelt. Ja, danke, gleich. Das kann man ja nicht sagen. Okay. Kann man auch sagen. Alles Gute. Tschüss, Sven. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50. Petra ist hier. Petra ist 26. Guten Morgen, Petra. Hallo, Domian. Hallo, Petra. Um was geht's bei dir? Also ich bin ein bisschen aufgeregt, falls ich ein bisschen zu schnell rede. Dann stoppe ich dich schon. Okay, danke. Ja, und zwar, ich bin jetzt momentan bei uns gerade draußen vor dem Hof. Ich weiß jetzt nicht genau, ich kürze so schnell ab, wie es geht. Meine Eltern wohnten bis vor 3 Monaten in NRW. Mhm. Und ich wohne momentan in Baden-Württemberg. Mhm. Und die Sache war eigentlich immer schon schwierig. Mein Vater halt ein bisschen ein schwieriger Mensch ist. Ja. Und er hat oben die Wohnung sozusagen aufgegeben. Also er hat jetzt eigentlich nichts mehr. Er ist momentan krankgeschrieben, weil er sehr, sehr hohen Blutdruck hat. Er bekommt also nur Krankengeld und hat eigentlich gar nichts mehr. Bist du denn im Moment bei deinen Eltern? Nee, sie sind bei mir. Das ist das Problem. Sie sind bei dir in Baden-Württemberg. Genau. Und du bist raus auf den Hof gegangen gerade zum Telefonieren. Ja, genau. Ja. Weil das ein bisschen hellhörig ist alles. Und Ja, auf jeden Fall ist jetzt bei mir das Problem, ich bin momentan auch Hartz IV und die 3 Monate Besuchszeit ist ab morgen vorbei. Und wir haben eigentlich ausgemacht... Stopp, habe ich nicht verstanden. Welche 3 Monate Besuchszeit? Also das gibt ja diese 3-monatige Besuchszeit, wo man also jemanden nicht melden muss oder Miete zahlen oder irgendwas. Ach so. Also das ist hier so. Ach so, weiß ich gar nicht. Ja, okay. Ja, auf jeden Fall ist die jetzt halt zu Ende und mein Vater hat mir damals, also vor 3 Monaten versprochen, dass er sich halt darum kümmert, dass es irgendwie klappt, dass er irgendwas irgendwo herkriegt. Also eine Wohnung oder irgendwas. Aber deine Mutter ist auch da. Genau. Und die haben jetzt eigentlich sich eher verbunkert, die Probleme halt. Haben die denn ihre Wohnung in Nordrhein-Westfalen aufgegeben? Mussten, ja. Die Miete war viel zu teuer und... Und wo sind die Sachen, die Möbel? Ja, die sind jetzt momentan in so einem Einlagerungslager. Ach so. Also und die haben sozusagen alles verloren, ja. Und die wohnen jetzt quasi, ist es so eine Zwischenstation. Wie groß ist deine Wohnung? Meine ist 70 Quadratmeter. Ja, lebst du allein? Mein Bruder ist momentan auch noch da und ich habe einen Ehemann. Ach. Also der Bruder, der Ehemann, du und also 5 Leute in 70 Quadratmeter. Das ist momentan echt schwierig, Das ist schwierig, ja, das glaube ich. Gestern und heute gab es richtig Streit, weil ich ihm halt vorgeworfen habe, dass er sich vergraben hat, anstatt zu gucken, dass er irgendwie was findet. Oder ich habe überall rumtelefoniert, aber ich habe auch keine Hilfe bekommen. Wie alt ist dein Vater? 46. Das heißt, er ist noch berufstätig? Also das ist das Schlimme an der Geschichte. Er ist momentan ja krankgeschrieben, schon ein Jahr. Er hat 220, 260 Blutdruck, also... Ja. Ja, also er hat sozusagen auch nicht mal finanzielle Chance, irgendwie wegzukommen. Und die Mutter, ist die Mutter berufstätig? Nee, die war bis jetzt immer nur Hausfrau und die hat... Ja, wie alt ist die? Auch in dem Alter ungefähr? Die sind beide gleich alt, ja. Ja, und die Sache ist jetzt halt so, dass ich die rauswerfen muss, ob ich möchte oder nicht. Weil, also erstens, die Vermieter möchten das nicht. Zweitens, ich bin Hartz IV. Mhm. Ich darf die gar nicht behalten. Und drittens gab es jetzt die letzten Tage so Riesenstreit, da hat sogar mein Mann gedroht. Also das funktioniert, also mein Vater ist ein sehr schwieriger Mensch. Mhm. Und ich muss jetzt aber nochmal fragen. Er verliert alles momentan. Mhm. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Lass mich nochmal fragen. Mhm. Ich finde das ein bisschen merkwürdig. Deine Eltern, die ja auch noch nicht sehr alt sind, wie du gerade gesagt hast, die mussten aus ihrer Wohnung raus, weil die Miete zu hoch wurde. Ja, also das fing ganz früher an, also vor 8 Jahren. Da waren wir eigentlich in Baden-Württemberg. Wir sind dann umgezogen, aus Gründen, die möchte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Und da hat es eigentlich angefangen mit dem ganzen Mist. Da hat er eine Wohnung gemietet, wo ich und mein Bruder auch mitgezahlt haben. Und wo ich dann weg bin, musste mein Bruder das zahlen, was ich also... Also der ist in Sachen Wohnungsmietung... Nicht gerade. War ihm einfach zu teuer und er kam nicht mehr hinterher. Also es war 1100 Euro und er konnte das allein nicht mehr halten. Deshalb sind die Eltern weg. Ja. Aber das weiß man doch auch vorher, dass die Wohnung irgendwann teurer wird und dass man das nicht mehr schafft. Wieso haben die Eltern sich dann nicht in Nordrhein-Westfalen, wo sie vorher gewohnt haben, um eine billigere Wohnung bemüht? Weil mein Vater, ich weiß nicht in welche, er ist naiv, ich weiß es nicht, unreife, dass er 3 Kinder hat. Der Mann ist 46, sagst du? Ja, ich verstehe ihn selber nicht. Er wollte halt über Kopf weg aus diesem NRW, weil er es nicht leiden kann. Er konnte es nicht mehr halten. Er wollte unbedingt wieder zurück nach Baden-Württemberg. Ich verstehe ihn bis heute noch nicht. Jetzt in diesen 3 Monaten, hier wohnt jetzt ungefähr 3 Monate bei dir. Ja, genau. Hat er sich überhaupt nicht in deiner Umgebung nach einer Wohnung umgeschaut? Überhaupt nicht? Also hier fühlt er sich nicht wohl. Also er kommt ja nicht daher, wo ich bin, sondern 200 Kilometer weiter weg. Ja, aber da hat er sich... Er will unbedingt da was finden. Er hat sich so festgefressen. Das ist furchtbar. Aber da hätte man ja auch mal hinfahren können oder sich eine Zeitung besorgen oder im Internet nachgucken. Ja. Hat er gar nichts gemacht? Nee, er argumentiert immer, er ist krank und er hat kein Geld. Aber er ist nicht so krank, er könnte schon sich darum kümmern. Also ich sag mal so, um PC zu schauen, das kann er schon, ja. Das ging er schon. Und die Mutter könnte es ja auch, die ist ja auch nur... Ja, sie ist halt in der Hinsicht hilflos, weil ich sag mal so, er hat das Sagen und... Ja. Er hat da nicht so viel zu sagen eigentlich. Er ist krankgeschrieben, sagst du? Ja, das heißt, also er hat schon schlimmen Blutdruck, aber... Okay, aber ein gewisses Einkommen ist schon vorhanden. Ja. Das heißt, er könnte sich vielleicht auch eine Sozialwohnung, wäre auf jeden Fall möglich, natürlich. Also möglich, denke ich jetzt von meiner Logik her, ja. Ich habe halt dort überall rumtelefoniert, überall im Sozialamt, egal wo. Hm. Die haben mir alle gesagt, dass sie ihnen nicht helfen können, weil er in NRW rausgegangen ist und er nur da eine Chance hätte auf eine Sozialwohnung. Aber Ach da so. Will er ja nicht hin. Ach so. Ach so. Deswegen ist er ja ausgezogen. Hm. Das ist also, ein Riesenwirrwarr ohne jetzt, ich will dir mal sagen, ohne jetzt noch weitere Details zu kennen und zu wissen, ja. will ich dir mal aber wirklich sehr, sehr recht geben. Das würde mich auch äußerst provozieren, ja. Auch wenn es die eigenen Eltern sind, wenn der sich da so bräsig breit macht bei dir, sich um nichts kümmert, um gar nichts kümmert, sich vorher auch nicht gekümmert hat und dann nach 3 Monaten dasteht und den großen Zampano markiert. Ja, das Problem ist, er sieht es nicht, dass er es nicht tut. Also er meint, er macht alles, er kann halt nicht. Was hat er denn die 3 Monate über bei dir gemacht? Ja, bis auf das Nötigste hat er, also so Besuch, wie wir es besprochen hatten, hat er nicht. Also er hat nur rumgesessen. Der Umzug war halt teurer, wie er gedacht hat, und jetzt hat er keine Rücklagen mehr und das ist halt das, was er immer sagt. Was sagt denn deine Mutter zu der Situation? Ja, meine Mutter hat mir gestern eine E-Mail geschrieben und sie hält zu ihm. Wie? Ihr wohnt in 70 Quadratmeter zusammen und dann schreibt sie dir eine E-Mail? Ja. Was ist denn das für ein Zustand? Ja, ich bin etwas durcheinander, weil ich helfe und mein Mann. Und im Endeffekt kommt es jetzt eher raus, als ob wir die Idioten wären, weil wir sie morgen rauswerfen müssen. Was hat die Mutter in der E-Mail geschrieben? Ja, die hat halt gesagt, dass sie zu meinem Vater hält und ich jetzt gemein bin und ich die jetzt ja nicht einfach rausschmeißen kann. Aber ich habe ja auch Verpflichtungen und kann ja nicht machen, was ich möchte hier. Ich meine, du hast... Das ist mein Haus. Genau, du hast... Da sitzt dir der Vermieter im Nacken. Genau. Da gibt es und die Regelung, auch, genau. Da gibt es die Regelung, dass du nicht länger als 3 Monate jemanden... Genau. Das war von vornherein so ausgemacht. Also, genau. Ja, und ihre Eltern wollen nicht helfen, warum auch immer. Was wäre denn jetzt, wenn du sagst, ihr müsst jetzt... Wann genau laufen die 3 Monate ab? Morgen? Also morgen müssen sie raus, definitiv. Sonst kriege ich riesen Ärger. Also im Endeffekt, wenn man es ganz krass sagt, würden sie da stehen mit ihren paar Kisten, was sie mitgebracht haben, und das war's dann, ja. Was planst du zu tun? Ich weiß es nicht, ich bin leer. Ich habe keine Ahnung. Was sagt dein Mann? Ja, er will denen halt morgen sagen, dem ist es jetzt mittlerweile egal. Er sagt einfach raus, weil wir haben viele Sachen probiert, mit denen zu reden. Mach doch dies, mach doch das. Aber nee, sie wollen unbedingt dorthin und nicht hierher. Und also es besteht die große Gefahr, wenn du sie noch länger wohnen lässt, dass selbst du auch deine Wohnung verlierst. Das auch. Und ich kann die Wohnung auch von den Nebenkosten her nicht mehr halten. Und ich würde vom Wohngeldamt, sage ich jetzt mal, einen Umzug bezahlt bekommen, was ich natürlich nicht bekomme. Wenn die bleiben, aber mein Vermieter macht es auf keinen Fall mit. Also die Chance gibt's gar nicht. Habe ich es nicht verstanden? Du kannst die Nebenkosten nicht mehr zahlen, wenn sie ausziehen? Wir haben hier sehr hohe Nebenkosten und wir wollten schon vorher umziehen, haben das jetzt aber wegen meinen Eltern nach hinten verschoben. Ja. Und ja, jetzt würde ich halt Wohngeld nur noch bis Mai bezahlt bekommen und dann würden die mir das auch sehr drastisch kürzen und ich kann es mir dann auch nicht mehr leisten. Also von daher muss ich sowieso gehen. Aha. Also das ist alles ein Riesendurcheinander. Die Schlinge zieht sich immer mehr zu bei dir. Und die Einzige, die darüber nachdenkt und sich kaputt macht, ist bin ich. Bist du. Also, ich sag's nochmal, ich finde es auch moralisch vertretbar, jetzt da harte Bandagen aufzuziehen. Ja, es wird sehr schwer. Die sind ja nur wirklich selbst schuld, deine Eltern. Sie sind definitiv schuld. Sie sagen halt, wir sind schuld, weil ich bin damals ausgezogen und deswegen ist er jetzt so geendet, aber ich denke, das kann man nicht machen. Ja, weißt du, wenn du mir jetzt erzählt hättest, dass die seit 2 Monaten oder 3 Monaten ganz intensiv nach einer Wohnung suchen und es hat noch nicht geklappt, dann wäre die Situation anders. Aber wenn du sagst, die haben überhaupt nichts gemacht, sondern sitzen nur da und haben die Füße hochgelegt. Ja, also jetzt nicht so frech gesehen, aber die meinen halt, sie haben nichts, sie finden so nichts und Geld, also es reicht halt nicht so, wie sie sich vorstellen, aber ich finde, wenn man in Not ist, kann man sich gar nichts vorstellen. Mhm. Man sollte sich eigentlich das nehmen, was geht, sag ich mal. Ja, was man dann konkret macht, weiß ich auch nicht. Wohin die Eltern sich dann wenden können, ob es irgendwelche Notaufnahmestellen gibt für eine Übergangszeit, bis man eine Wohnung gefunden hat. Ich weiß nicht, ob die Kommunen sowas bereitstellen oder ob sie dann doch wieder zurück müssen nach NRW, aber darüber müssen sie sich dann selbst erkundigen und kümmern. Also ich bin da auf deine Seite, Petra. Du musst da was unternehmen. Also irgendwo hört dann auch die Verbundenheit zu den Eltern auf. Ja, die haben mich schon mal 5 Jahre jetzt im Stich gelassen. Ich habe sie trotzdem aufgenommen. Mhm. Und ja, das war jetzt der Dank irgendwo. Mhm. Ja, also ich kann dir nicht mehr sagen, Petra, als das, was ich gerade gesagt habe. Und wünsche dir dann, wie das immer jetzt morgen übermorgen abgeht, doch, dass es irgendwie gut läuft. Zumindest dann langfristig. Alles Liebe und alles Gute, Petra. Okay, danke schön. Tschüss. Und mach weiter so. Dankeschön, tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50, 1.31 Uhr und das ist die richtige Zeit für Heinrich und Heinrich ist 48. Guten Morgen, Heinrich. Hallo. Hallo, Heinrich. Erstmal muss ich sagen, dass du eine super Sendung hast. Ich danke dir vielmals. Vielen Dank. Nein, das ist echt, ich höre das schon oder ich sehe es schon so seit langer, langer Zeit. Mhm. Jetzt, na gut, jeder ist mit Problemen belastet. Ja. Jeder. Also ich glaube kaum, dass es einen einzigen Menschen auf der Welt gibt, der keine Probleme hat. Ja. So, und bei mir stellt sich Folgendes dar. Ja, bei mir sind 2 Partnerschaften auseinandergegangen, weil ich den Hund mehr liebe. Aber es ist also keine Sodomie. Nicht, dass du mich da jetzt falsch verstehst. Nein, weil der Hund, es ist eine Schäferhündin eben halt, ist gekört, hat 2 Schutzungsprüfungen schon gemacht und alles. Und die liegt auch zwischen uns. Und dann haben die beiden Frauen innerhalb der letzten Jahre, die Hündin ist 10 Jahre alt, und in diesen 10 Jahren sind 2 Partnerschaften auseinandergegangen, weil beide Frauen gesagt haben, du magst deinen Hund mehr als mich. Woran haben die das denn festgemacht? Haben die Beispiele genannt? Ja, was heißt Beispiele? Der Hund, im Grunde genommen darf ein Hund nicht ins Bett. Mhm. Ja? Mhm. Darf eigentlich nicht. Ein Hund sollte normalerweise nie gestalten werden auf dem Boden. Und der lacht inzwischen uns und auch sehr eifersüchtig. Ach, der Hund ist aber auch eifersüchtig. Ja. Ne? Ja. Und dann ist es so weit gegangen, ja, aber ich mag den Hund eben halt mehr. Also die Frauen wollten den Hund nicht im Bett haben. Die wollten den Hund ja nicht, das geht nicht nur darum, dass sie den Hund nicht im Bett haben wollten, sondern dass ich dem Hund mehr Zuwendung... Habe ich schon verstanden, ich wollte das nur ein bisschen mehr verstehen. Hat der Hund denn immer jede Nacht im Bett geschlafen? Ja, der kam dann rein eben halt. Jede Nacht? Also, und wenn du mit den Frauen kuscheln wolltest, wie ging das dann, wenn der Hund dabei war? Zähne gefletscht. Ach, also, da kann ich die Frauen aber sehr gut verstehen, da wäre ich aber auch weg gewesen. Mann! Ja, also, ja. So, und jetzt ist es so, und jetzt bin ich am Überlegen, weil ich habe wieder einen in petto, und... Was hast du in petto? Ja, eine Frau. Eine Frau, ne? Also es bandelt sich was Neues an. Ja, es bahnt sich was Neues an. Und sie sagt eben halt, dass ich den Hund für menschlich ist. Das haben aber die anderen beiden auch gesagt. Jetzt sage ich den Namen nicht. Sagen wir Müller, Meier, Schulze eben halt. Ne? Ja. Und dann sie hat gesagt, also wenn das so weiterläuft, eben dann will sie mit mir keine feste Beziehung eingehen. Wir reden jetzt von der dritten. Von der dritten, ja. Wie lange warst du denn mit den anderen beiden zusammen? Mit der einen ist das August, September Schluss, 5 Jahre und 5,5 etwa und mit der anderen 3 Jahre. Aber 5,5 Jahre ist ja doch eine lange Zeit. Das heißt, in diesen 5,5 Jahren hat die sich mit dem Hund arrangiert. Ja. Die Arme! Und dann hatte die immer nur Sex mit dir, während der Hund daneben lag und mit den Zähnen fletschte. Nee, dann habe ich den ausgesperrt dann. Was, wie vermenschlichst du ihn denn noch? Erklär mir das noch ein bisschen. Ja, ich vermenschliche den, weil es gibt ein Sprichwort, das heißt, dass mir der Hund das Liebste sei. Sagst du, oh Mensch, sei Sünde. Der Hund bleibt mir im Sturme treu, der Mensch nicht mal im Winde. Okay, jetzt verlassen wir mal die Lyrik und jetzt mal Butter bei die Fische. Wie verhätschelst du denn den Hund? Bekommt zweimal im Monat eine Beinscheibe, also so ein bestes Futter sowieso, von Bosch. Ja gut, jetzt mache ich jetzt Werbung gerade. Und dann bekommt sie 3-4 Mal ein Kilo Rinderfilet. Na gut, das ist ja nicht so schlimm. Im Monat. Ja, okay. Ja gut, kostet ja auch Geld, ne? Ja, ja, natürlich. Unter dem finanziellen Gesichtspunkt gesehen, ja. Ja, das muss man sich aussehen. Ja. Und wurde so das ganze Leben auch organisiert nach den Bedürfnissen des Hundes oder nach den Bedürfnissen der Frau? Ich glaube, ich habe meinen Hund mehr in den Vordergrund geschoben. Das glaube ich allerdings jetzt mittlerweile auch. Ja, ne? Und ja, und aus dem Grunde würde ich jetzt, weil diese nächste Partnerschaft ansteht, und das ist eine ganz, ganz liebe Frau, und ja, ich würde den Hund am liebsten jetzt, und das würde mir vielleicht mein Herz bringen, ich würde den Hund am liebsten jetzt töten lassen. Wie bitte? Ja. Dann, hast du liebst deinen Hund, wie alt ist der, 10 Jahre? 10 Jahre, 10,5, ja. Du vergötterst diesen Hund und hast zwei Frauen in Anführungszeichen geopfert für den Hund. Ja. Und jetzt willst du ihn einschläfern lassen? Ja, das macht mein Tierarzt. Ich war beim Tierarzt und der Hund ist ja gesund, ne? Also, das machen die nicht, ne? Nee, machen sie nicht. Nee, aber ich bin ja auch, also ich finde, das, was du gerade erzählt hast, finde ich auch völlig daneben, dass man einen Hund so verhätschelt und vertätschelt. Das muss nicht sein. Ja. Aber natürlich muss man ein Tier lieben und für das Tier da sein. Aber das Tier jetzt zu töten wegen einer neuen Beziehung, ich bin fassungslos. Ich verstehe es gar nicht. Du liebst doch dieses Tier. Ja, aber dann habe ich keine Frau. Ja, musst du dich ja, du hast dich ja schon von zwei Frauen getrennt und hast dich entschieden für den Hund. Jetzt musst du, solange der Hund lebt, eben auch für den Hund da sein. Und dann kannst du dir dann eine Frau suchen. Na gut, mag ja vielleicht noch 3-4 Jahre leben. Ne? Ja. Mag so sein, ne? Aber die Frau stellt doch nicht diese Bedingung, oder? Ja. Wie ja? Die Frau sagt nicht, dass ich Astra töten soll, sondern sie sagt so indirekt, ja, entweder ja, Astra oder ich. Ne? Gibt es denn keinen Mittelweg? Kann man denn, der Hund ist jetzt sehr gewöhnt an die besondere Zuwendung, dennoch, du kennst ihn ja und du bist ja ein Hundefachmann, davon gehe ich mal aus, dass du ihn so ein bisschen zurück trainierst und dich dann voll auf deine Freundin konzentrieren kannst, aber dass der Hund auch da ist. Geht ja nicht beides? Tja, das ist nämlich die Frage jetzt momentan, ob das geht, weil die ich jetzt im Spee habe, eben, ne, dass die sagt, die hat wirklich mir die Pistole auf die Brust gesetzt und sagt, hat wirklich gesagt, entweder du, also entweder ich oder der Hund so. Ja, aber was meint sie denn damit? Meint sie denn dann, dass du den Hund töten lassen sollst? Nein, töten nicht unbedingt, aber dann eben halt weggehen, ne? Ach, also auf so eine Frau würde ich mich gar nicht einlassen. Nee, ja, wirklich so nicht. Also das, wie gesagt, ich sag's nochmal, ich finde dein Verhalten komplett übertrieben, was du vorher gemacht hast. Aber das geht nicht. Du kannst doch nicht den Hund, den du so lange versorgt hast und ihr habt euer Leben miteinander verbracht, jetzt weggeben oder gar töten. Ja, töten geht sowieso nicht, das macht kein Tierarzt. Sag mal, die 5 Jahre, als du zum Beispiel mit der einen Freundin zusammen warst, hat der Hund sich denn, abgesehen von den Bettszenen, hat der Hund sich denn mit der Frau so im Alltag ganz gut verstanden? Ja, aber der Hund ist total, also ich habe mehrere Hunde auch schon ausgebildet und er ist also sehr ich-bezogen, also sehr. Als Mädchen oder als Hündin eben halt sehr dominant, sehr dominant und lässt im Grunde genommen keinen zweiten Geldner eben halt. Da würde ich das Geld investieren und würde zu einem Hundetrainer gehen. Ich bin Hundeausbilder. Ja gut, dann musst du es ja können, dann musst du doch irgendeinen Trick auf Lager haben, wie du den Hund in seine Schranken weißt, aber dass er dennoch ein schönes Leben bei dir hat und die Frau akzeptiert, das muss doch irgendwie gehen. In Domienden, das, was ich da machen muss, dann muss ich einen Hund hier bei mir in der Küche oder im Schlafzimmer, im Wohnzimmer, ganz egal wo, oder im Flur, muss ich ihn anketten, weil der ist, sie ist so aggressiv. Aggressiv nicht, aber so auf mich fixiert. Ja, bist aber auch kein guter Hundetrainer, dass das sich alles so entwickelt hat. Aber egal. Ja. Ich finde, ich sag dir das wirklich jetzt nochmal, ich finde es unfassbar, diese Überlegung überhaupt, das arme Tier zu töten wegen der neuen Beziehung. Und wenn die Frau dich jetzt so radikal, manche, ist ja auch so, manche Frauen oder manche Männer haben ja auch eine Katzenallergie, kann ja auch sein. Mhm. Ne? Und dann kommt man zusammen und dann, das Beispiel war jetzt, ne, ganz hypothetisch, so, ich habe jetzt eine Frau kennen, ich habe 2-3 Katzen, habe ich natürlich nicht. Aber ja, okay, ich weiß, was du sagen willst. Ja. Ja, was soll man da machen? Aber nur ist der Hund da und der Hund ist 10 Jahre bei dir. Ja. Ich würde nochmal, ich bin nicht so ein Hundefachmann, kann das nicht beurteilen, aber irgendwas in mir sagt, da muss es einen Mittelweg geben. Und wenn dieser Mittelweg nicht akzeptiert wird von der Frau, dann ist es aber auch nicht die richtige Frau. Ja, das sagst du so. Ja, das sag ich so. Ja. Ich kenne weder Frau noch Hund. Ja. Aber. Ja, kannst ja beide kennenlernen, wenn ich hier mal hier rüber oder. Nein, da muss, also ich weiß jetzt nicht die goldene Lösung, aber da musst du einen Mittelweg finden. Aber das Tier töten darfst du auf keinen Fall und ich finde, du darfst das Tier auch nicht weggeben, in ein Heim oder sowas, nach 10 Jahren. Ja, das würde ich sowieso nicht machen. Da ist so eben halt, ist ja heute ein freier Themenabend, ne? Ja. Und dass es so ist, ja, vielleicht sollte ich mir ein Herz packen eben halt, ich knall erst da ab, mache ich selber. Das habe ich nicht verstanden. Was? Du willst hier ein Herz packen und was? Dann knall ich ihn ab. Du knallst ihn selbst ab? Ja. Ja, hör mal, was reden wir denn jetzt die ganze Zeit? Ja, red dich ja gegen eine Wand oder wie? Nein, du redst nicht gegen eine Wand. Jetzt willst du ihn selbst abknallen? Weil ich diese Frau so lieb habe. Das ist es. Okay, dann beenden wir das Gespräch. Da finden wir keine Lösung. Ich finde, das ist absolut keine Lösung und ich bin darüber schon entsetzt. Schockiert, ja. Ja, aber ich finde, dass es einen Mittelweg geben muss. Wie der zu erreichen ist, weiß ich nicht. Kann ich dir leider nicht helfen. Hm. Deshalb müssen wir jetzt das Gespräch beenden, Heinrich. Dennoch wünsche ich dir alles Gute. Alles klar. Ja. Und weiterhin gute. Dankeschön. Und alles Gute. Und ich fand, ich habe dich 94 mal, das war 94, da war ich in Celle im Knast mal. Ja. Und dann fielen mir die Kinder darunter. Das war 94, da hatte ich mal eine angerufen. Ja, aber jetzt vertiefen wir das nicht noch, dann wird es noch ein bisschen länger alles. Ja, gut. Alles Gute wünsche ich dir. Ich versuche es auf alle Fälle. Okay, tschüss. Und ich bin verbunden mit der Heike. Die ist 37. Guten Morgen, Heike. Guten Morgen, Damian. Heike. Über was reden wir beide? Mein Ex-Freund hat mich 2-mal entführt. 2-mal entführt? Ja. Wie hat er das konkret gemacht? Also, ich muss dabei sagen, wir haben uns letztes Jahr im Juli getrennt. Mhm. Und ich habe ihm gesagt, ich möchte wieder in meinen Heimatort zurück, also zu meinen Bekannten ziehen, wo ich vorher gelebt habe. Wie lange warst du denn mit ihm zusammen gewesen? Knapp 2 Jahre. Mhm. Er hat auch eingewilligt, hat gesagt, so, ich bringe dich zu denen zurück. Hat sich ein Auto gemietet, weil er zu der Zeit keins hatte, weil er hatte eine Rente erst beantragt gehabt und hat ein bisschen gedauert alles. Und er hat gesagt, er hat sich ein Auto gemietet von einem Bekannten und würde mich dann zu meinen Kollegen zurückfahren. Das waren knapp 30 Kilometer von da, wo wir wohnen. Hm. Wie alt ist er denn? Er ist jetzt 53. Aha. Hm. Hat mich ins Auto geparkt, hat mir während der Fahrt gesagt, er braucht mal kurz mein Handy, er muss jemand anrufen, hat dann mein Handy aus dem Fenster geschmissen, hat mein Portemonnaie mir mit Gewalt abgenommen, auch rausgeschmissen und hat gesagt, wenn ich ihn jemals verlassen würde, würde er mich umbringen. Und wenn ich zur Polizei gehen würde, würde er mich auch umbringen. Und dann hat er mich ins Auto gezerrt. Also wie gesagt, ich saß im Auto, er hat mir die Sachen abgenommen. Hm. Und dann ist er mit mir nach Berlin gefahren. Und von wo? Sagt er Soest was? Ja, klar. Mhm. Soest, Kreis Lippstadt, von da aus hat er mich dann da runtergezerrt. Nach Berlin. Und was hat er denn mit dir in Berlin gemacht? Also er hat gesagt, du bleibst bei mir, er hat mich auf Schritt und Tritt bewacht. und hat gesagt, gehst du zur Polizei oder sonst was, ich bring dich um, ich werde dich sowieso überall finden und ich weiß auch, wo du hingehst. Hat er eine Wohnung in Berlin? Nein, er hat mich in so ein Obdachlosenasyl gezerrt. Hat gesagt, so von wegen, ja, weil seine Rente war ja ausgegeben, beziehungsweise das Geld war zu Neige gegangen. Ich habe ja auch nur einen Teil Arbeitslosengeld, weil ich bin arbeitsunfähig, nicht arbeitslosenwillig. Es gibt ja viele, die wollen nicht arbeiten und ich kann halt nicht, weil ich habe eine inoperable Steißbeinverletzung, aufgrund dessen ich nicht arbeiten kann, sondern nur Gelegenheitsjobs machen kann. Also ich kriege einen Teil Hartz IV und er kriegt seine Rente und das Geld ist komplett auf sein Konto und das hat er verjubelt. Okay, jetzt will ich aber erstmal die Geschichte weiterhören. Dann hat er dich nach Berlin gebracht, in ein Obdachlosenasyl. Kann man jemanden da einfach so abstellen? Abstellen nicht. Also er ist mit mir zusammen rein, hat gesagt, so, wir brauchen eine Unterkunft, wir kommen von da und da. Meine Freundin hat im Moment keinen Ausweis, also er wusste, ich hatte auch keine Papiere bei, das hat er ja vorzeitig verschwinden lassen. Wie lange wart ihr denn in diesem Obdachlosenasyl? Wir waren insgesamt 3 bis 4 Wochen da, bis ich dann die Gelegenheit gefunden habe, einen Nachmittag rauszukommen, wo er nicht dabei war. Also er hat nachmittags, er kriegt Medikamente für seinen Kreislauf und für den Bluthochdruck und da hat er wohl... Ist er ein bisschen viel gejoggt, weil er ist, macht ein bisschen Leistungssport in den Beinen, da hat er sich hingelegt, war müde. Und da bist du geflohen. Ja, und da bin ich mit meiner Freundin rausgegangen, hat mir eine geraucht und hab gesagt, so, pass auf, gib mir dein Handy her, ich muss einen Bekannten aus Lippstadt anrufen. Hab die dann auch informiert und hab gesagt, die sollen mich ganz schnell, wenn es geht, abholen, aber keine Polizei anrufen, weil er hat mir gesagt, rufst du die Polizei an, bring ich dich irgendwann um, wenn ich dich wiederfinde. Dann haben deine Leute dich geholt? Die haben mich geholt. So. Sind nachts bis um halb zwölf da im Obdachlosenasyl aufgeschlagen, haben mich dann mehr oder weniger befreit. Die haben gesagt, ja, wir sind Freunde von Heike, wir wollen die da besuchen. Dann war er doch wieder da. Ja, aber die haben das raffiniert gemacht. Also sie haben da oben ein Zimmer geklopft, da unten ist ein Pförtner gewesen, so ein Obdachlosen. Ich weiß nicht. Okay, machen wir es jetzt nicht so detailliert. Ja, genau. Auf jeden Fall haben die dich rausgeholt, du bist zurückgefahren. Dann hat er dich nochmal entführt irgendwann. Genau, er ist 3 Wochen später wieder da aufgekreuzt, hat gesagt, er hätte sich angeblich freiwillig gestellt, wäre auch in Behandlung, er hätte sich in der Psychiatrie einweisen lassen, er hätte den Rest meiner Klamotten im Auto, er wollte sich auch bei mir entschuldigen, wollte mir das Geld wiedergeben, was er von mir auch unterschlagen hat für die ganzen Fahrten und das alles. Und es würde ihm leid tun, ich sollte nur kurz eben hinten ins Auto steigen, sollte meinen Koffer da rausholen und er wollte sich auch bei mir entschuldigen. Und ich das hast du gemacht? Das hatte ich wirklich dummerweise gemacht, weil ich war wirklich nicht darauf vorbereitet, dass ich das ein zweites Mal wagen würde. Na, höre mal, wenn sowas passiert, dann ist man auf alles vorbereitet. Bin ich schon, nur ich war in dem Moment erstmal, ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Mensch in seinem Alter und mit seiner Lebenserfahrung, der ist ja eigentlich, hat auf mich damals nie einen Eindruck gemacht, dass er dumm wäre. Okay, dann warst du wieder im Auto. Und wo ging es dann hin? Erst in den Schwarzwald, ganz in den tiefsten Schwarzwald, Richtung Bad Trippolsau. Wie lange warst du dann wieder entführt? Knapp 6 Wochen. 6 Wochen? 6 Wochen. Er hat mich eingesperrt in ein Hotelzimmer und gesagt, mache ich Theater oder versuche zu fliehen. Er würde mich überall finden. Er wird mich eher erschlagen oder am nächsten Baum aufknüpfen oder erschießen, als dass ich würde. So, spätestens jetzt stellt sich mir nun wirklich die Frage, wieso hast du den nicht angezeigt? Was meinst du, was der Ärger in den Hals kriegt? Ja, Ich hab immer mit dem Gedanken gespielt, ihm anzuzeigen. Ich wollte ihn auch anzeigen. Auf der anderen Seite, wenn du nachts neben diesem Menschen schläfst, der dich gefangen hält und einsperrt, stellt sich dir immer wieder die Frage, habe ich überhaupt eine Chance, ihm zu entkommen? Hat er nicht vielleicht wirklich die Möglichkeit, selbst wenn ich ihn anzeige? Man hört es doch immer wieder und liest in der Zeitung. Okay, wo ist er jetzt? Im Moment ist er im Kreis Soest bei Bekannten. Und also die Anzeige läuft, das ist auch alles, bei der Polizei habe ich alles angegeben. Achso, Moment, nicht so schnell. Du hast doch bei der Polizei etwas gesagt. Ja, aber erst vor ein paar Wochen, als ich gefragt worden bin. Weil er hat in den Pensionen, in die wir uns eingemietet haben, in die er mich immer von Ort zu Ort verschleppt hat, hat er die Zeche geprellt, ist immer ohne zu bezahlen abgehauen. Also es liegt jetzt eine Anzeige vor. Ja. Wann war diese letzte Entführung? Das war im Oktober. Im Oktober. Es liegt eine Anzeige vor und die Polizei weiß, wo er ist? Ja. Aber er ist noch nicht verhaftet? Nein, noch nicht. Wie kommt das? Ein schweres Delikt? Weil die Polizei gesagt hat, aufgrund dessen, dass ich so lange den Mund gehalten und geschwiegen habe und nicht sofort Anzeige erstattet habe, ob aus Angst oder aus welchen Gründen auch immer, weil ich zu lange gewartet habe, ist es ein schwebendes Verfahren. Das heißt, im Grunde steht Aussage gegen Aussage. Er könnte jetzt sagen, ja, sie hätte es doch voraussagen können, sie ist auch freiwillig mitgekommen und dergleichen und so weiter und so fort. Hast du jetzt wieder Angst vor diesem Mann? Ja. Hat er mit dir Kontakt aufgenommen, nachdem die Anzeige erstattet worden war? Er hat es versucht. Er versucht es über den Vater meines Kindes, über meinen Ex-Freund versucht, da Kontakt aufzunehmen und versucht auch meinen jetzigen Freund, meinen Verlobten und meine Familie, meine zukünftige Familie zu bedrohen. Also meinen Freund, den ich jetzt schon seit Jahren kenne, mit dem ich jetzt verlobt bin, versucht er auch zu bedrohen und alles. Was hat dir die Polizei geraten, wie du dich verhalten sollst? Ich sollte erstmal nicht alleine rausgehen. Ich sollte mich ein bisschen bedeckt halten. Ich sollte, wenn es geht, das Haus nicht alleine verlassen und sollte eine Bannmeile erwirken und sollte dann auf jeden Fall eine Anzeige wegen, wie gesagt, wegen Entführung machen und auf jeden Fall auch wegen brutaler, wie heißt das, weißt du, was ich meine, brutaler Behandlung und ja, weil er mich unter Druck gesetzt hat, unter psychischen Druck gesetzt hat. Ich sollte auf jeden Fall in Behandlung gehen, weil er mir psychisch sehr schwer zugesetzt hat. Das heißt, der ist noch gar nicht angezeigt wegen Freiheitsberaubung. Angezeigt, ja, aber wie gesagt, nicht verhaftet. Weil, Nein, weil du gerade gesagt hast, du sollst, die Polizei hätte dir geraten, du sollst dann eine Anzeige erstatten wegen Freiheitsberaubung. Ja, ich habe hier erstmal nur angezeigt wegen Entführung und alles. Und da haben die gesagt, ich soll das über einen Anwalt noch regeln, den Rest. Okay. Das haben wir jetzt aber gemacht, mein Verlobter und ich. Und wie gesagt, das geht jetzt seinen Weg. Nur das Problem ist, wie gesagt, das hat der Anwalt mir auch schon nahegelegt, dass ich hätte ein bisschen zu lange gewartet. Ich hätte ein bisschen zu lange gewartet, weil ich mich zu sehr habe unter Druck setzen lassen. Er sagt, okay, das ist jetzt mal, okay, das ist jetzt passiert. Jetzt muss man nach vorne gucken, wie es weitergeht. Die Idee, eine Bannmeile zu erwirken, ist natürlich ein guter Vorschlag von der Polizei. Auf der einen Seite schon. Du liest es doch auch selber teilweise jeden Tag in der Zeitung. Viele Leute, die wirklich durchdrehen. Ich traue ihm wirklich alles zu, weil er mir gesagt hat, er wird mich töten. Und man sagt immer so einfach, ja gut, ist lächerlich und ist nur einer oder so. Aber man, ich nehme deine Angst, ich nehme deine Angst schon ernst. Absolut. Dennoch ist das, spricht nichts dagegen, eine Bannmeile zu erwirken. Dass man alles, was möglich ist, schon mal tut. Das beeindruckt ihn ja auch und kann ihn ja auch, unter Umständen zurückschrecken, etwas zu tun. Ich nehme deine Angst ernst. Versteh mich nicht falsch, Heike. Mhm. Aber ich finde, du solltest alles machen, was im Rahmen der Gesetze, du hast einen Anwalt, der weiß ja Bescheid, was möglich ist, um dich zu schützen. Dann würde ich dir auch sehr dringend noch raten, Kontakt zum Weißen Ring aufzunehmen. Kennst du? Nein. Das arrangieren wir gleich im Hintergrund für dich. Ja. Das ist eine Opferhilfsorganisation, die gerade in solchen Fällen auch die Leute sehr, sehr gut beraten kann, was zu tun. Ich komme mir nur lächerlich vor, weil jeder Mensch, der das hört, zweimal entführt, der muss doch denken, das ist ein Idiot. Wie kann man nur so blöd sein und auf was einfallen? Naja, es ist mit deiner Angst erklärbar. Aber guck mal, das war für Leute wie jeden anderen oder wie ich, würde jeder vielleicht doof an. Ja, wieso hast du jetzt gemacht? Aber ich habe wirklich Angst gehabt, weil wenn jemand eine, ich sehe jede Bewegung von denen nach, so kommst du nicht raus, ich bringe dich um. Kannst du dir vorstellen, wie viel Angst man hat? Ja. Auch in den Träumen. Ich habe jede Nacht Albträume, jeder andere würde mich auslachen. Das glaube ich. Ich komme mir wie ein Idiot vor. Auf der anderen Seite denke ich mal so, jetzt heute denke ich zum Beispiel, wenn ich bei meinem Verlobten bin, ne? Warum hast du nicht vorher was gemacht? Ich liebe diesen Mann. Und auf der anderen Seite, ich bin im Moment nicht fähig, eine richtige Beziehung zu führen, wie ich ihm alles gerne geben würde, weil diese Angst immer hinter uns natürlich, steht. Natürlich, verstehe. Ich komme mir vor wie ein Idiot, weil ich ihm nicht alles geben kann, was ich will. Heike, dass du große Angst gehabt hast, das kann wirklich jeder verstehen. Dass man vielleicht im ersten Moment denkt, ja, wieso hat sie es mit sich machen lassen? Aber wenn man sich in dich hineinversetzt, und du hast es ja gerade richtig geschildert, du warst ganz nah an dem Mann dran und hast alles für möglich gehalten, was der sagt. Ja. Da ist man natürlich eingeschüchtert und hat Angst und da musst du dich keineswegs schämen für. Aber er macht auf andere Leute nicht den Eindruck. Viele Leute, die ihn kennen aus meinem Bekanntenkreis, halten ihn für einen harmlosen, netten Kerl. Ja, das sind die Gewieftesten. Er hat das Gleiche mit meiner Freundin 2 Wochen später auch noch gemacht. Er hat auch versucht, sie zu entführen. Beziehungsweise er hat sie entführt. Aber also, sie ist ihm entkommen, das hört sich jetzt wirklich wie ein blöder Scherz an, das ist ein Albtraum, was wir hier im Moment durchleben. Mhm. Zumindest ich psychisch, viele Leute halten mich vielleicht für verrückt. Aber du, es ist so. Du redest jetzt bitte mit meinem Psychologen, dem Peter, einmal generell über dich, damit du ein bisschen aufgefangen wirst. Dann versorgen wir dich mit einer guten Kontaktmöglichkeit zum Weißen Ring. Ja. Und wir haben im Hintergrund auch noch viel mehr Zeit, dass der Peter mit dir reden kann, okay? Pass auf, ich weiß, das ist keine Grußsendung, weil ich möchte eine Person, die mich gerettet hat, beziehungsweise 2 Personen, darf ich die grüßen? Ja, bitte. Ich möchte auf diesem Weg meinen Verlobten Andreas Miedek grüßen und sagen, ich liebe dich über alles, mein Schatz. Okay. Ich wollte meiner zukünftigen Schwiegermutter Anni sagen, ich habe dich ganz so lieb und danke für alles, was du für mich getan hast. Alles klar, Heike. Das ist gut rübergekommen und du legst bitte auf und wirst von Peter gleich zurückgerufen. Okay, danke. Viel, viel, viel Glück und viel Kraft wünsche ich dir. Danke, Dumme. Tschüss. Vielen Dank und tschüss. Und jetzt bin ich verbunden mit Lulu. Stimmt das? Ja. Einer Frau, einer ganz jungen Frau, die heißt Lulu. Ja, ist mehr mein Spitzname. Ich wollte gerade sagen, so richtig, der richtige Name ist es vielleicht dann auch nicht. Genau. Lulu, über was reden wir? Und zwar, ich bin, okay, muss man jetzt dazu sagen, meine Eltern kommen aus Arabien, also aus Libanon. Mhm. Und sind halt seit ungefähr 32 Jahren hier und leben immer noch so wie damals, sage ich jetzt mal. Mhm. Teilweise die Kinder alle so aufgezogen, außer mich. Ich bin die Jüngste und ich immer nur mit deutschen Leuten unterwegs gewesen. Und seid ihr Moslems? Ja, genau. Also ja. Meine Eltern. Ich lebe absolut gar nicht danach. Und vor ungefähr 12 Jahren fing es an, da war ich gerade 8. mein Bruder fing an, meine Schwestern zu schlagen und ich gerade als Jüngste stehe da natürlich dazwischen. Wie alt war denn der Bruder damals? 12 Jahre, da müsste der 23 gewesen sein. Ach so, so alt schon damals. Genau. Ein großer Unterschied. Und, ja. Also zwischen mir und meiner ältesten Schwester sind 20 Jahre. Ja. Okay. Und jedenfalls war es dann halt irgendwann eine Situation, da ging er mit dem Messer auf meine Schwester los und ich stand da natürlich total perplex mit 8 Jahren. Und das war so ein Schock für mich, dass ich danach keinen Respekt mehr vor ihm hatte, sondern nur noch Angst. Verständlicherweise. Genau so. Und 2 Jahre später, als ich 10 geworden bin, ist meine Schwester dann halt von zu Hause raus, weil die hat das einfach nicht mehr ausgehalten. Haben die Eltern das ja nicht mitbekommen, dass der Bruder das gemacht hat? Genau das ist das Problem. Also er hat es ja jetzt auch mit mir gemacht. Vor ungefähr 5 Monaten ist es irgendwann so eskaliert, dass er mich einmal quer durch die Wohnung geprügelt hat, beziehungsweise durchs Haus. Warum? Und warum? Weil er immer wieder einen schlechten Tag auf der Arbeit hatte oder warum auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich wollte nur nach draußen gehen, eine Freundin abholen, die halt gerade kam. Und sie hatte halt immer ziemlichen Respekt vor meinem Vater und hat sich nie getraut zu klingeln. Und deswegen bin ich dann halt raus und es war halt mitten im Sommer. Und mein Bruder kam gerade von der Arbeit und sagte nur, mach mal bitte die Tür zu. Und ich dann natürlich im gleichen Ton, ja, mach ich sofort, ich muss nur kurz auf Jana warten. Und dann drehte er sich um, will gerade in die Küche, kommt doch wieder zurück. Und in dem Moment brüllte er nur, du machst sofort die Türe zu, was meinst du, wer du bist? Da habe ich ihn nur angeguckt. Ich sag, Entschuldigung, kannst du es mir auch normal sagen? Und in dem Moment war so der Punkt bei mir, wo ich gesagt habe, so, bis hier und nicht weiter. Ich habe genau in dem gleichen Ton wie er geredet, wobei ich mir in dem Moment sogar überlegener ihm gegenüber vorkam, weil ich bin gerade 20 und dann wurde er ist nicht mal halb so reif wie ich. Ja, und dann wurde er gewalttätig? Genau, und dann hatte ich halt die Tür zugemacht und wollte dann halt hinten durch den Garten. Und dann packte er mich nur, ich hatte die Tür noch nicht richtig zu, da packte er mich schon an der Haare. Drückte mich an die Wand, da hatte ich dann schon die erste Faust im Gesicht, da habe ich ihn nur angeguckt und in dem Moment platzte mir der Kragen. Ich habe ihn nur angeguckt und meinte echt zu ihm, auf gut Deutsch, du Arschloch, mach das nochmal. Und dann hat er mir halt nochmal eine geknallt, sage ich jetzt mal, halt wieder mit der Faust. Und die Eltern waren dabei? Meine Mutter stand dahinter und war sich nur einen am Grinsen. Wie, die Mutter ist nicht dazwischen gegangen in so einer, in so einer heftigen Situation? Und sie war der Meinung, er ist halt der Älteste im Haus. Er hat das Recht wir, dazu. Wir zwei waren halt die einzigen noch im Haus. Achso, der Vater war nicht dabei. Der Vater war nicht dabei. Mein Vater war zu dem Zeitpunkt im Garten und als er mich dann schreien gehört hat, kam er nur rein und sagte zu mir, warum beleidigst du deinen Bruder? Dann hat er halt gesehen, dass mein Bruder mich gerade an der Haare hatte, weil in dem Moment wollte ich halt die Treppe runter und er zog mich aber die Treppe wieder hoch. Und dann drehte mein Vater sich um und ging wieder raus, weil er halt ziemlichen Respekt vor meinem Bruder hat, weil mein Bruder auch schon gewalttätig meinem Vater gegenüber war. Ach so. Und, aber wie enttäuschend und schlimm, dass deine Eltern nicht zu dir stehen? Sehr. Finde ich wirklich ganz schlimm. Abgesehen davon, dass das Verhalten des Bruders natürlich, da müssen wir gar nicht drüber reden, sowas von indiskutabel ist. Und du stehst hängst so zwischen, wahrscheinlich auch zwischen den Stühlen der Kulturen. Du bist eine moderne, westlich orientierte Frau und die Familie ist anders. Ja, was heißt zwischen den Stühlen? Also ich sag mal so, zu Hause natürlich war ich immer so, wie sie es wollten. Mhm. Aber sobald ich die Haustür raus war, war ich nie das, was sie von mir erwartet haben. Ludo, weißt du was? Meine Sendung ist gleich rum. Ich bitte dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an, okay? Alles klar. Bis gleich, tschüss. In der Technik heute Nacht, Julia Jochum, morgen 1 Uhr Radio 1 Live, wieder Fernsehen.